1. Estraten jedoch auch falsch profiten im Verkauf. So why orchenter uke falsch lehre sein wer denn, die heimlich verdeblich lehren einführen und sogar den Herrn Volunien, der SIE Freigekauft hat, wo dech SIE eigen schnells verderben herbeiführen. 2. Viel menschen wer den ihrem ausschweifenden Leben still folgen, was dazu führen word, das der Weg der Wahrheit in verif gerat und gelastet word. 3. Getrieben von Habsucht wer den dies Lehrer versuchen, uke mit betrügerischen Werten ausunutzen, docker Oteil State sieht Langem fest und der Untergang last nicht auf sich warten. 4. Gott hat selbst die Engel nicht verschont, die gesundigt hatten, sundern Stias SIE in die tiefste Finsternis hinab, wo SIE bis zum Endgültigen Gericht gefangen geholten wer den. 5. Ibenso wenig verschonte die Damelige Welt, sundern brach die Sintflut über die Gottlosen, warende Noah, de die gerechte keep wirken deet, zusammen mit sieben anderen Personen bewort. 6. A verurteilte die Stadt Sodom und Gomorra zur Zerstörung und legte SIE in Osche, ein warnendes Beispiel für all zukünftigen Gottlosen Menschen zu statuieren. 7. Den gerechten Lot hingegen, der unter dem ausschweifenden und gesetzlosen Lebenswandel seiner Mitmenschenlate, rettete aus dieser Situation. 8. Den waren dieser gerecht man unter ihnen wohnte, quälte taglich sein Seel, weil bei gesetzlosen Taten mit ansehen und anhören must. 9. Die Zeit, das der Herr die Gottesfürchtigen Menschen aus der Prüfung zu retten weiß. Warend die Ungerechten für den Tag des Gerichts aufbewahrt, MSIE zu bestrafen. 10. Dies gilt insbesondere für diegenigen, die ihren unreinen Begierden folgen und jed gottlich Autorität verachten, SIE sinnvoigen und eigenwilligen Schrecken nicht darver zurück, himmlisch markti zu lasten. 11. Im Gegensatz dazu bringen selbst Engel, dien Kraft und Markt wie zu belegen sind, kein lastens Urteil gegen dies markti vor dem Herrn vor. 12. Dies Lehrer jedoch gleichen vernunftlosen Tyren, die von Nature aus dazu bestimmt sind, gefangen und getotet zu werden, die über den Spotten, die SIE nicht verstehen, und so in ihrer eigenen Verdorbenheit umkommen werden. 13. SIE werden den Lohn für ihr ungerechtigkeit empfangen, die es für ein Vergnügen halten, helichten Tag zu schwelgen, SIE sin Schanflecken, die bei ihren gemeinsamen Mahlzeiten schamlos ihren Genissen fronen. 14. Ihr Organ sin standig auf Ehebruck gerichtet und SIE konnen von der Sunde nicht lassen, warend SIE ungefestigt Menschen befuhren und hers in der Habsucht gut haben, weshalb SIE keine des Flutches sind. 15. SIE haben den Gerarden Weg verlassen und sind in die Irre gegangen, in dem SIE dem Beispiel Bilems folgten, der den Londer ungerechtet Keat so sehr liebte, das vom Rechten fad abwich. 16. A word jedoch wegen seines ungehorsams zurecht gewesen, als ein Stammes last hier mit menschlicher Stimmsprach und den Wahnsinn des Propheten aufhielt. 17. Dies Menschen sind wie Vertrock nicht quellen oder wie Nebel, der von einem Stimmwind getrieben word, und für SIE ist die tiefste Finsternis für all Uigkeit reserviert. 18. Mit Hochtrabenden, aber wollig in Holz lehren reden locken SIE durch körperlich Begierden und Ausschweifungen diegenigenen, die sich gerade erst von den Menschen im Item befreit hatten. 19. SIE versprechen ihnen Freiheit. Obwohl SIE selbst Sklaven der Verdebtheit sind, denn jeder Mensch ist ein Sklave dessen, was in Besit und überwältigt hat. 20. Wenn Menschen, die durch die Erkenntnis ansehes Herrn und Retters Jesus Christus den Unreinheiten der Welt entflohen sind, sich ernut darin verstricken lassen, ist endgültiger Zustand schlimmer als ursprünglicher. 21. Es wäre für SIE vortelhafte Gusen, den Weg der gerechte Keat niemals kennengelernt zu haben, als sich nach dieser Erkenntnis wieder von dem Heiligen Gebot abzuwenden, das ihnen anvertraut word. 22. An ihnen bewahrheitet sich das bekannte Sprichwort, Wonach der Hand zu dem zurückkehrt, was erbroken hat, und das gewaschen Schwein sich wieder im Schlamm walst.